Kapitel 7 Adverbien und Partikeln Lokal- und Direktionaladverbien Übung 2 Unsere Firma 2 Wohin gehen Sie? Kreuzen Sie an. Hören Sie dann und vergleichen Sie. A. Kommen Sie mit hinauf in die Kantine? Nein, heute nicht. Bei dem schönen Wetter gehe ich ein bisschen nach draußen. Das ist eine gute Idee. Man sitzt viel zu oft hier drin. B. Wo sitzt denn Frau May? Ich finde ihr Zimmer nicht. Frau May? Die sitzt einen Stock weiter unten. Nehmen Sie die Treppe und gehen Sie dann nach rechts. C. Fahren Sie auch nach oben? Ja, wir haben einen Termin beim Chef.